cose degli anni poco prima. Cioè c'è una preoccupazione di contrapporre... Sì, questa è una cosa alla quale ho pensato molto anch'io, anche è un aspetto al quale ho sempre pensato molto, perché lo sento molto io come problema dell'istituto, questo di essere il corrispondente italiano degli istituti storici stranieri in Roma. Insomma, io credo che la presenza di questi istituti sia uno dei fatti principali della vita culturale di oggi, e non credo che da parte italiana, sia a livello comunale che a livello di ministeri, ci si renda conto di che cosa vuol dire per Roma la presenza di questi istituti di ricerca. Insomma, è un bene prezioso che noi italiani dobbiamo cercare di tutelare, perché è sempre minacciato. C'è stato l'anno scorso il caso dell'istituto spagnolo che sta finendo la sua attività, e oggi l'istituto olandese è sotto, perché ogni ministero, ogni governo vuole trasformare questi istituti in istituti di cultura. Sì. Quindi c'è questa minaccia, e non c'è, secondo me, da parte italiana. Ecco, e soprattutto da parte italiana, secondo me, ancora si sopravvaluta, io credo, le istituzioni vaticane nei confronti delle istituzioni straniere in Roma. Io sono sempre stato contrario a questa idea di: a Roma avete la Vaticana. Beh, non c'è solo la Vaticana, ci sono anche gli istituti storici stranieri. Questo è un punto sul quale sono stato sempre molto sensibile. Il fatto però che sia sensibile io non vuol dire che io nei documenti abbia trovato altrettanta sensibilità, anche perché credo che nel primo momento, e qui mi può aiutare sia Elze che Schmidinger, che probabilmente che conoscono anzi molto bene l'origine di queste presenze straniere a Roma, non avessero un grande rilievo cittadino, insomma. Poi dopo hanno avuto sedi illustri, che siano delle presenze all'inizio molto di specialisti che lavoravano negli archivi, senza quella eco locale che oggi hanno invece. E quindi comunque nei testi non ho trovato riferimenti in questo senso. La risposta è di questo tipo. Grazie. Altre richieste? Professor von Brock. Ich habe eine Frage an Herrn Schwieriger und dann anschließend an Herrn Arnaldi. Herr Elze hat mit Recht betont, dass im 19. Jahrhundert die Universitäten die Träger der Forschung waren und man den Universitäten die Blüte der Forschung in Deutschland verdammte. Das ist vielleicht heute zum Teil auch noch so. Ich neige manchmal dazu, auch bei Naturwissenschaften, dass 80% der Forschung heute nicht von der Max-Planck-Gesellschaft, sondern an Universitäten immer noch geleistet wird. Aber jetzt zum Thema direkt. Die Pflanzstätten der historischen Forschung waren die historischen Seminare in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Darüber hat Herr Elze etwas gesagt. Wie sah das in Österreich aus? Wenn ich Sie recht verstanden habe, Herr Schmiedinger, wurden diese Seminare von den Professoren zum Teil selbst abgeblockt. Sie waren nicht erwünscht. Warum wurden sie nicht weiter ausgebaut? Und warum gibt es in Italien keine historischen Seminare, offenbar? Lassen Sie mich noch etwas zur deutschen Situation sagen. Auch in Deutschland war es ein langsamer Prozess. Das erste Seminar überhaupt war das Altphilologische in Göttingen von 1737. Und nach dem Muster der Altphilologischen entstanden die historischen Seminare. Und das erste war eben im Königsberg 1832. Aber an vielen Universitäten gab es bis Ende des Jahrhunderts keine historischen Seminare, weil Professoren dagegen waren. Weil eben manche Historiker der Meinung sind, dass ein Raum, ein Etat und eine Bibliothek, die man verwalten muss, der eigentlichen Forschung feindlich sind. Dass also alle Organisationen ein Hindernis der Forschung ist, der fruchtbaren Forschung. Und so war Anke dagegen, und erst nach seinem Tode konnte in Berlin ein historisches Seminar entstehen, 1889. Und Weiz war auch dagegen, auch erst nach seinem Rücktritt konnte in Göttingen ein historisches Seminar entstehen. Und diese Professoren sammelten eben ihre Schüler zu Hause. Sie luden sie zu sich, also sie lasen die Monumente zu Hause und eben nicht in staatlichen Instituten. Vielen Dank. Forse prima questo Schmiedinger. Ma ich kann Ihnen dann nur im Grunde nur zustimmen. Und ich habe ja betont, ich habe die Zahlen, ich habe viel zu viel Zahlen ohne dies genannt, aber in Wien gab es bereits 1849 ein Seminar. In Graz erst 1866 und in Innsbruck 1872. Das ist, wie Sie sagen, ein gewisser professoraler Widerstand, das habe ich auch erwähnt. Man hat sich davon offenbar zunächst nicht das versprochen, was mit den Seminaren erreicht werden sollte. Und natürlich im Grunde ist das Institut für Geschichtsforschung ja doch auch ein ausgebautes, eine Art Seminar, gerade eben aber auf die Hilfswissenschaften dann besonders, weil ursprünglich ja die Zielrichtung eine andere war, die ja darauf hinging, österreichische Geschichte zu betreiben und ausbilden für die Erforschung der österreichischen Geschichte. Das habe ich ja betont, dass das erst dann stark dazugekommen ist. Warum es in Italien nicht ist, das müsste ich Herrn... Moment, scusa, ancora Riedmann, posso sull'acqua. Sì. Ich glaube, man müsste noch einmal darauf hinweisen, es ist ein Unterschied zwischen Seminar als Institution und die Form der Ausbildung in einem Seminar. Diese Form der Ausbildung in einem Seminar, die Übung, die gibt es schon vorher und die kann es auch geben, noch solange die Institution an sich nicht besteht. Das ist eher ein Taufakt sozusagen einer Institution. Eine Parallele aus der österreichischen Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Bei uns ist begonnen worden, vor etwa 30 Jahren, alle Seminare in Institute umzunennen. Es gibt keine Seminare mehr. Wir haben keine Seminare mehr. Es gibt überhaupt nicht mehr. Seminar. Es gibt nur noch ein historisches Institut. Und ich sehe bei deutschen Kollegen, dass sie nachzuziehen beginnen, etwa unter Hinweis darauf, es gibt ein Institut für Zeitgeschichte in Deutschland. Ich möchte auch ein Institut für Zeitgeschichte hier in Österreich machen. Also das ist ja offenbar real die Erscheinung, dass ein Titel verlockend, höher, besser klingt, obwohl der Inhalt vielleicht gar nicht so viel anders ist. Vielen Dank. Professor Fleckenstein, im Moment sind wir. Ich möchte ganz in diesem Zusammenhang gern was sagen. Ich fand, dass die Bemerkung von Herrn von Brocke vielleicht doch etwas zu institutionell gedacht war. Denn dass Ranke nur Vorlesungen gehalten hätte, davon kann keine Rede sein. Er hat nur ein institutionalisiertes Seminar abgelegt. Aber diese Schule, die Ranke-Schule, die ja außerordentlich intensiv war, hat aus dem Gespräch zwischen Ranke und seinen Schülern natürlich gelebt. Ich würde auch sagen, gerade der Hinweis von Herrn Elze hat ja die Bedeutung, dass er zeigen soll, dass die Universität nicht da aufhört, wo man zu ihr hingeht, sondern dass die Wirkung darüber hinausschlägt. Zum Beispiel in Göttingen, das kennt Herr von Brocke, wird die Akademie gegründet, das wollte ich doch gerne noch als Zwischenglied einbringen, damit die Forschung im Unterschied zu den Lehrbedürfnissen der Universität, die Forschung stark betrieben werden kann, von denen, die dazu in der Lage sind, sie zu betreiben. Aber wer in der Akademie ist, ist natürlich in der Universität. Das ist kein Gegensatz, der da entsteht, sondern lediglich eine Verstärkung. Und so ist es ja auch bei den Instituten, von denen hier die Rede ist. Sie zehren von der Arbeit der Universität, die gleichmäßigen Voraussetzungen schafft, das hat ja Elze gezeigt. Und ich finde, dass hier bei allen drei deutlich geworden ist, dass die Kommunikation die Grundbedingungen schafft, die zwischen diesen Institutionen fortbestehen muss und die auch fortbesteht. Und dass in dem Moment, wo das Institut sich isoliert, eine Verhärtung eintritt. Das war ja das Zitat von Heim. Ja. Und insofern wollte ich eigentlich sagen, als Hörer von allen dreien ist dies eigentlich ein Grundzug, der durch alle drei Referate hindurchging und der das eine das andere bestätigt. Sehr schön. Allora adesso Arnaldi voleva rispondere. Sì, sul problema dei seminari confesso di non essere preparato a rispondere. Una delle lacune della nostra storiografia è proprio quella che riguarda la storia dell'università in età moderna. Non dico che conosciamo molto bene la storia delle nostre università in secoli precedenti, ma sulle università italiane dell'Ottocento purtroppo non è che esistano delle posizioni abbastanza chiare. Per quello che mi concerne, insomma, sono argomenti di cui si è molto parlato in anni recenti in Italia del seminario, che è stato, direi che nelle università italiane l'immagine del seminario tedesco è stata portata soprattutto dai filologi classici. Insomma, i seminari di cui si parlava in Italia, mettiamo 30-40 anni fa, erano seminari connessi alla filologia classica, e quindi in particolare l'insegnamento di Giorgio Pasquali, che aveva avuto una presenza nelle università tedesche. Non direi che il seminario storico, che non vuol dire che fosse istituzionalmente conosciuto, il che non vuol dire che non ci fossero professori che praticavano un insegnamento di tipo seminariale, che è però completamente diverso. Invece, stranamente, nella legislazione universitaria italiana esiste il seminario, evidentemente recepito dalla tradizione tedesca, senza però che questa presenza nella legislazione si sia tradotta in realizzazioni di carattere pratico. Cioè esiste, mentre l'istituto nella tradizione universitaria, nella legislazione, è quasi assente, ci sono scarsissime tracce degli istituti nella legislazione universitaria, c'era riferimento al seminario, ma non è mai uscito dalla legge, insomma, non è mai entrato nella pratica, perlomeno nel senso che mi sembra aver capito essere quello dei seminari storici delle università tedesche. Sì, per Germania, per completare, si potrebbe forse dire che all'ingrosso, di solito i seminari sono le forme di organizzazione di esercitazione proprie delle materie di tipo delle Geisteswissenschaften, mentre gli istituti di solito sono riferiti, sì, alle nature, almeno nell'Ottocento era così. Quindi ho l'impressione che era una distinzione di un seminario, Geisteswissenschaften, ecco. Istituto e mehr für Naturwissenschaften. E allora, se il problema è questo, credo che gli istituti in Italia nelle università siano nati molto tardi, perché c'erano soltanto in anni veramente successivi, diciamo, alla Prima Guerra Mondiale, i primi istituti che sono nati. E direi più per discipline tipo la paleografia, per esempio, dove c'erano problemi, che per le altre discipline, che facevano invece capo alla biblioteca di facoltà come struttura importante comune. Ma ripeto, gli studi di storia delle università in Italia non sono molto praticati, speriamo che si sviluppino adesso, e quindi probabilmente ci sono delle eccezioni a quello che io dico, magari anche importanti, ma che mi sfuggono. Grazie molto, professor Enze. No, prima Petra. Chiedo scusa, Petra. E poi io. Ich hatte eine Frage an Schmiedi, no? Dann würde ich gerne erst noch was sagen. Ja. Herr von Bockel, Sie haben gefragt, warum gibt es in Italien keine Seminare? Das war falsch gefragt. Sie hätten fragen müssen, warum gibt es in Deutschland und in Österreich Seminare? Denn es gibt in Frankreich keine, in England keine, in den Vereinigten Staaten keine, in Spanien keine, in Italien keine und so weiter. Die Ausnahme sind die deutschen Seminare in den Universitäten. Nicht ist Ausnahme, wenn es keine Seminare gibt. Verzeihen Sie. Ja, aber dazu. Tuttavia bisognerebbe anche tenere presente che nella storia dell'università moderna, contemporanea, cioè dall'Ottocento in poi, è il modello tedesco quello che vale, certo. E non è quello spagnolo, quello italiano, quello inglese, neanche quello francese. E siccome l'Italia si ispira al modello tedesco... No. L'università italiana si ispira al modello francese. Ecco, su questo c'è da discutere, io questo credo. È un punto. Questo è un punto su cui possiamo discutere. Qua più è peggio. Wir haben in den vergangenen Tagen darüber diskutiert und auch heute Morgen kam das aus den Beiträgen, was sehr stark hervor, der Zusammenhang zwischen der Geschichtsforschung und der jeweiligen politischen Situation. Wenn ich das recht verstanden habe, Herr Ilse, sind die Monumente aus der spezifischen Situation, politischen Situation, auch der Zeit nach 1815 zu verstehen, als Versuch, wenn man das mit Gramsci sprechen wollte, sozusagen nach dem Scheitern der deutschen Nation ein festes Gehäuse zu zimmern, mit dem Versuch, eine kulturelle Hegemonie der deutschen Nation über eine solche neue Fundierung des nationalen Bewusstseins zu beschaffen. Nun, aus Ihrem Referat, Herr Schmiedinger, ging hervor, dass die Intention, die politischen Intentionen, die bei der Reorganisation der österreichischen Geschichtsforschung Pate gestanden haben, dass das weitgehend dynastische Interessen gewesen sind, der Versuch der Habsburger Gesamtmonarchie sozusagen ein dynastisches Fundament zu geben, ein österreichisches Nationalbewusstsein zu geben. Sie haben nun auch davon gesprochen, dass im Gesamtprogramm auch entsprechende Projekte, etwa für Ungarn, für Polen, für Italien etc., Monumenta Italica oder Monumenta Ungarica geplant gewesen sind. Meine Frage wäre jetzt, wie weit haben nun die Nationalitätenkonflikte in der Habsburger Gesamtmonarchie auf diese Forschungsorganisation eingewirkt? Vor und nach dem Ausgleich 67. Ja. Ich kann mir vorstellen, ich weiß das nicht, dass da sehr starke auch politische Konflikte vorhanden gewesen sind, die auf die Forschungsorganisation mit hineingespielt haben. Ja, sicher. Allerdings weniger die Konflikte jetzt der Nationalitäten untereinander, sondern der verstärkte national, das ist ein verstärktes nationales Bewusstsein aus patriotischen Gründen. Sie alle wollten eben ihre besonders betreiben, denken Sie an die Ungarn, wie fruchtbar sie das gemacht haben, oder auch bei den Tschechen, bei den Böhmen, weniger als Konflikt gegenüber auch dem deutschen Teil, sondern sie haben in ihrem Nationalbewusstsein eben die eigene Geschichte besonders betont. Man gleitet das dann aus der Wiener Kontrolle sehr schnell heraus und ja, dann in Prag und in Budapest. Obwohl natürlich auf der anderen Seite ist das Institut für Geschichtsforschung irgendwo doch eine Klammer, denn die Leute sind aus dem Institut sowohl in dem tschechischen als auch im ungarischen Raum zum Teil gekommen, auch im südslawischen. Die wurden am Wiener Institut ausgebildet und haben dann ihre Forschungen und ihre Intentionen betrieben. Versuch, Gregor Riedel. Ich glaube, man kann das noch stärker fassen, dass einerseits eine verstärkte nationale Begeisterung für die eigene nationale Geschichte in Ungarn, bei den Tschechen, in Böhmen, bei den Südslawen, auch gelehrt wird durch zentrale Institutionen, durch das Institut für österreichische Geschichtsforschung. Andererseits Einrichtungen, die von vornherein als übernational, gesamtstaatlich gedacht waren, etwa die Akademie der Wissenschaften, diese gesamtstaatliche Funktion nicht mehr in dem Maße ausüben kann. Man kann es in Einzelheiten etwa verfolgen, in unserem Bereich die Fontes Rerum Austria Carum, also eine Publikation,